Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Integrationsbüro beim Jobcenter, Ausschuss für Stadtentwicklung tagt und Unfallflucht in Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung tagt heute im Vitebszimmer Marktplatz 1. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Antrag der GBN auf Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Wilhelm-Rösler-Straße. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Von den knapp über 2000 registrierten Flüchtlingen im Landkreis ist aktuell nur ein Bruchteil beim Jobcenter registriert. Formell ist das Jobcenter erst nach Anerkennung des Asylantrages zuständig. Geschäftsführer Frank Höring appelliert jedoch, sich bereits vorher zu melden, um keine Zeit zu verlieren. Mein Appell wäre, nutzen Sie Ihre Chance, die Integration in den Arbeitsmarkt frühzeitig begleiten zu lassen. Dies gilt insbesondere auch für die jugendlichen Flüchtlinge. Und das Jobcenter Nienburg hat hierfür eigens ein Integrationsbüro im Gebäude der Agentur für Arbeit des Jobcenters Nienburg hier in der Pferdener Straße 21 eingerichtet. In dem Integrationsbüro haben wir kurdisch und türkisch sprechende Mitarbeiter. Auch ein arabisch sprechender Sprachmittler ist montagnachmittags und ganztags donnerstags für Sie da. In Nienburg wurde am vergangenen Sonntag ein auf der Straße kleine Riede geparkter silberner VW Fox an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Dies geschah in der Zeit von 16 bis 23 Uhr. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Die Polizei Nienburg hofft nunmehr auf Zeugenhinweise. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.